Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 31. Juli 2013, es ist 21.08 Uhr. Wir beginnen mit unserer wöchentlichen Sitzung, heute etwas verspätet. Dafür machen wir sie dann ein bisschen kürzer. Ganz kurz das Organisatorische. Aufnahme mache ich. Wortmeldungen machen wir, weil wir so wenig sind, ganz normal im Mumble-Chat. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Beide Links sind da, Aufnahme und Protokoll. Hat jemand einen Einwand? Dann ist es so beschlossen. Übersicht, offene Aufgaben und Projekte verschieben wir bis zu den Tops, weil ich das ganz gerne mal durchgehen würde heute. Protokollführer machen wir wie immer. Alle versuchen so gut wie möglich mitzuschreiben und ich packe es ins Wiki. Hat jemand was dagegen? Dann ist es so beschlossen. Ich mache den Versammlungsleiter. Jemand was dagegen? Dann ist, auch das so beschlossen. Gut. Punkte vergeben oder von oben nach unten? Ich frage mal anders. Jemand was dagegen, wenn wir von oben nach unten arbeiten? Dann machen wir das so. Dann fangen wir mit dem Top 1 an. Übersicht, offene Aufgabe und Projekte findet ihr in Zeile zurzeit 61. Da gehen wir erstmal hin. So, da sind natürlich richtig viele Sachen drin, auch unwahrscheinlich alte Sachen. Also teilweise schon noch aus dem letzten Jahr. Ich würde sagen, wir arbeiten es mal von oben nach unten ab. Und zwar relativ zügig. Ich fange an mit Zeile 6, Nachbearbeitung, Weiterführung vom Grillfest, Zinsaussagen. Da haben wir irgendwann mal beschlossen, dass die Arbeit von Nikolai weitergeführt wird von AMT und Heino. AMT ist da. Habt ihr da irgendwas gemacht? Also wir haben das einmal besprochen, aber Heino ist da so ein bisschen, wird ihm alles so ein bisschen zu viel. Ich habe mich da nochmal weiter reingelesen und nochmal geschaut, was man da noch machen kann. Aber ich wollte das nochmal zusammen nach der EuviCon dann aufrollen. Jetzt bin ich eher in der Vorbereitung dafür. Darf ich mal ganz kurz zu Nikolai was sagen im Status? Er hat ja, glaube ich, einen neuen Blog-Eintrag gemacht. Stand er nicht im Zusammenhang mit dem Zins wieder? Okay, wenn jetzt niemand antworten kann, kann ich ja nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall konnte ich auch Kontakt mit ihm aufnehmen. Es hat zwar noch kein Audiogespräch jetzt gegeben über Skype zwischen ihm und mir, aber wir hatten es schon verabredet, aber es ist uns dann was dazwischen gekommen. Ich bin also hoffnungsfroh, dass ich demnächst vielleicht ein paar positive Neuigkeiten über den Nikolai hier mitteilen kann und vielleicht übernimmt er es ja dann wieder. Gut, das wollen wir aber nicht schriftlich festhalten, weil es erstmal nur so... Ja, klar. Okay. Der nächste Punkt ist Nachbearbeitung, Weiterführung vom Grillfest. Was ist Geld? Das wollte sich Patrick drum kümmern. Der ist natürlich heute nicht da. Ich schreibe mir mal eine Mail und frage, wie er sich das vorstellt und trage das dann hier nach. Gut, dann ist das eine erledigt. Dann können wir es auch streichen. Ne? Also löschen, nicht streichen. So, Tech-Tree für eine Übersicht aller Geldreformvorschläge. Ja, es ist wahrscheinlich das gleiche wie oben, oder? Michael? AMT? Kleinen Moment, ich bin in 5 Minuten verfügbar. Können wir es kurz verschieben? Ja. Dann gehe ich erstmal aus der Mumble-Sitzung vom 16.01. 10 Basisstandpunkte. Läuft gerade in der AK-interne Bildung. Nächstes Treffen 30.04. Das war schon. Piratos? Ja, darüber kann ich nicht wirklich was berichten, weil wir uns jetzt auf diese Videos gestürzt haben. Also in der Hinsicht haben wir da überhaupt nichts gemacht. Ja, das zweite Video, aber gut, das kommt wahrscheinlich noch weiter unten, oder? Also ich kann da nichts zu sagen. Ich würde das jetzt in die Tonne treten. Ich finde die Sache mit den Videos eigentlich wichtiger. Pavel, was meinst du dazu? Ach, Pavel ist ja da. Ja, ich bin damit auch einverstanden. Irgendeine Reihenfolge müssen wir doch einhalten, ne? Also dann würde ich sagen, wir schmeißen das raus. Ja? Und nee, das lieber nicht. Ne, das kommt noch. Okay, dann schreiben wir rein, ist erstmal verschoben. Liegt auf Eis. Bis nach den Videos, ja? Ja. Gut, zum Thema Inflation vorbereiten. Ja, das ist wieder Patrick, frage ich wieder nach. So, Grillfest, Refinanzierung, Erweiterung der Seite, das ist ja erledigt, ne? Das war genau. Die letzte Abstimmung. Dann können wir das löschen. Flyer für den BPT 13.2. wird verschoben auf Vorbereitung BBT 13.2. Das verschieben wir auch mal kurz, bis AMT wieder fertig ist. Jo, ich bin wieder verfügbar. Ah, okay. Dann gehen wir erstmal noch mal kurz nach oben. Und zwar Zeile 26. Kleinen Moment, ich muss schnell das Pad aufmachen. Ja, 26, Tagtree, genau. Ja, das war so eine Zeit lang jetzt ein bisschen auf Eis gelegt. Insofern wäre das auch eine Idee, da einen Teil wieder zu reaktivieren und da nochmal eine komplett Aufräumaktion zu machen von dem, was bis jetzt erarbeitet ist. Da würde ich dann noch Leute für jagen. Ist das sinnvoll, im Vorfeld zu Eubicon noch zu machen oder nachher? Ich habe in Zeile 31 schon was geschrieben. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Und das gleiche ist dann ab Zeile 55. Jupp. So, Patrick und Axel beide nicht da. Auch da machen wir dann wieder, ich frage bei beiden mal nach. Habe ich ja morgen ein bisschen was zu tun. Ich kann mich erinnern, dass Matthias noch Leute hatte, um das Thema Geldschöpfung zu beleuchten. Ich kann mich noch nicht mehr ganz erinnern, wer da im Gespräch war. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Michael. Geldschöpfung ging es ja auch um die YouTube-Videos, wie Geld entsteht. Den Artikel habe ich unten reingepostet von Nevermind. Wir suchen ja immer, sage ich mal, Multiplikatoren, wo wir sagen können, das deckt sich mit unseren eigenen Vorstellungen und dass wir dann praktisch auch zusätzliche Legitimation bekommen, wenn Mainstream oder andere Blogger oder sonst was Positionen mittlerweile innenehmen, die wir auch schon haben. Aber jetzt die konkrete Fragestellung, wen ich jetzt noch zusätzlich für Geldschöpfung bringen könnte, das erschließt sich mir jetzt nicht. Nee, dann habe ich das falsch abgespeichert gehabt, weil ich habe ja noch den Kaminzimmerabend, den ich ganz gerne mit dem Herrn Knoch machen würde. Es wird ja auch alles auf nach der Eubicon verschoben. Und da dachte ich, hätte ich von dir noch gehört, dass da noch was im Gespräch war, aber vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert. Okay, Zeile 71. Haben Sie alle gelesen? Ich lese mal vor für die Aufnahme aus der Mumble-Sitzung vom 29. Mai, das ist also 2 Monate her. Wir wollen einen Service anbieten, bei dem externe Leute Fragen stellen und die AG sie beantwortet. Eine Antwort soll eher informellen Charakter haben und zum Beispiel in einem Mittwochs-Mumble verabschiedet werden, nicht als einwöchige Wiki-Abstimmung. Meinungsbild, dies zeitnah zu realisieren, war mit 5:2 positiv. Irgendwie haben wir wahrscheinlich vergessen, dort jemanden den Hut zu geben. Und in der Zwischenzeit frage ich mich auch, ob das so sinnvoll ist, gerade was im Umfeld mit diesen Themenbeauftragten gelaufen ist und mit Außenmeinung und so weiter. Wir könnten doch im Wiki eine Oberseite Presse machen und dort einen Link zu oder eine E-Mail-Adresse angeben, die dann direkt zu einem Koordinator führt oder so. Falls die Presse irgendwelche Anfragen hätte. Das können wir gerne machen, ja. Das haben wir aber eigentlich schon auf der Wiki-Hauptseite von uns unter dem Bereich Sprecher. Da steht für interne und externe Anfragen. Ja, lass mal das. Bei mir hat sich noch niemand gemeldet. Nö, die Presse interessiert sich ja auch nicht so für die Piraten, außer sie bashen uns. Letztes Mal war interessant, dass wir tatsächlich also zwei Leute, die Laura Dornheim und ich, tatsächlich bei der Anita Möllering im Verzeichnis für Fragen für Wirtschaft stehen sollen, hat die Martina Flasch bei der letzten Eubicon-Sitzung gesagt. Fand ich auch hochinteressant, aber das auch nur jetzt am Rande hier. Ja, viel interessanter finde ich aber, dass ihr nie eine Anfrage bekommen habt. Nein, also stimmt nicht. Ich habe 3-mal Anfragen wegen Pressemitteilungen bekommen, aber die sind 2-mal nicht zustande gekommen, weil du das Programm nicht gedeckt. Und einmal, das war bei den Steuerleaks-Sachen, hat man sich dann darauf reduziert, dass man nur den Whistleblower-Schutz eingefordert hat. Aber programmatische Aussagen jetzt Richtung gegen die Deutsche Bank oder gegen halt sonstige großen Banken, die da Steuervermeidung betrieben haben, da kam nichts rüber. Das sind meine Erfahrungen bisher. Gut, jetzt mal eine Anregung von mir, das streichen oder wollen wir es erstmal stehen lassen? Streichen. Jemand was dagegen, das zu streichen? Dann streiche ich es oder ich lösche es. Nee, ich streiche es erstmal. schreibt und dann kann der ein oder andere in den nächsten ein, zwei Wochen, falls da doch einer noch dazukommt und sagt, nee, das wollte ich unbedingt und hat noch Argumente, dann kann er noch was zu sagen. So, dann haben wir noch die Mumble-Sitzung vom 3.7. Videos im Wiki einstellen, updaten, das war mein Auftrag, habe ich noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Kümmere ich mich noch weiter drum. Und aufräumen der Wiki-Seite, das läuft, das macht Sascha Maus. Eine Frage, was die Wiki-Seite angeht, kann man diese Top-Liste, kann man das so in zwei Spalten machen? Also das wäre übersichtlicher. Welche Top-Liste meinst du jetzt? Navigation. Also nicht oben drüber, sondern an die Seite? Oder wie hast du das gedacht? Anstatt dass sozusagen alles fortlaufend nebeneinander steht, sodass wenn der Browser schmaler ist, dann ist es anders geordnet, als wenn der Browser breiter ist. Wenn man jetzt das in einer oder in zwei Spalten macht, dann bleibt es immer konstant. Und steht dann ständig neben den Artikeln und... Also das heißt dann, dass der Text, der würde dann ja, was weiß ich, wenn du es jetzt links machen würdest, untereinander, und du einen Text liest, dann hast du ständig die Navigation daneben. Und das heißt, der Text wird kleiner, richtig? Also vom Bereich her, richtig? Nee, ich meinte es schon oben drüber lassen, aber sozusagen alle Punkte untereinander oder nebeneinander, sozusagen als zwei Spalten. Kann mir jemand anders erklären, was er meint? Also zur Zeit steht da Selbstverständnis, Podiumsdiskussion, grillfeste Quellen, Bundesparteitag, FAQ, Zusammenarbeit. Oder wenn man das ist jetzt nicht, auch nicht alphabetisch geordnet. Also es ist sozusagen, ich brauche immer ewig, bis ich irgendwas finde. Oder irgendeine andere Ordnung, dass das ordentlicher ist. Wie seht ihr das? Also wie ein Inhaltsverzeichnis, oder was meinst du? Ja, genau. Ja, bei Blogs sind ja rechts immer große Begriffe, wo man schnell findet, oder man macht ein Inhaltsverzeichnis, ja. Das dürfte aber auch ein bisschen aufwendig sein. Ein Inhaltsverzeichnis von unserem Wiki gibt es. Das ist der vorletzte Punkt des Seitenverzeichnis. Bunky war das, glaube ich, ne? Bist du das aber nicht so übersichtlich dort, oder? Nö, das ist alphabetisch. Ich frage mal die anderen, seht ihr das auch so oder stört euch das nicht? Ich habe es einfach so hintereinander geschrieben. Gut, das Selbstverständnis natürlich als erstes und unseren Blog als letztes und dazwischen habe ich es halt einfach nur erstmal reingeschrieben. Von mir aus können wir das auch umändern, aber wenn die meisten das nicht stört und sagt, nee, man findet das schon, das ist auch okay. Also ich würde es schon unterstützen wollen, weil Außenstehende, die nicht so oft unser Wiki da benutzen, könnten da eine etwas größere Übersichtlichkeit, dürfte denen auf jeden Fall zugutekommen. Aber es ist natürlich eine Arbeit. Vielleicht würde es sogar helfen, ein paar Punkte rauszunehmen, die eben nicht mehr so relevant sind. Es gibt zum Beispiel einen Punkt BPT, wo irgendwie einfach nur ein paar Anträge so gesammelt sind oder Arbeitskreise und Teams. Das ist auch, ja, da steht nicht wirklich viel relevante Information drin. Vielleicht könnte man das da rausnehmen und irgendwo anders als Unterpunkt dann machen. Also erst kommt Selbstverständnis der AG und ich denke, danach sollte der Punkt Ziele der AG kommen. Mhm. Das ist auch eine Überlegung wert. Ja, auch die Geschäftsordnung zum Beispiel muss ja nicht irgendwie für externe Leute so als erstes gleich oben dastehen. Übrigens muss Rudi mal die Podiumsdiskussionssache mal abgedatet werden. Da stehen wir noch bei Buschbeck. Das haben wir doch gerade in Zeile 77, habe ich doch gerade geschrieben, ich mache noch. Sorry, das ist an mir vorbeigegangen. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Ich schreibe mal kurz was. Einverstanden, Bunky? Wo steht das jetzt? Aktuelle To-Do-Liste ab Zeile 80. Okay, mache ich mir Gedanken. Super. Gibt es dann noch irgendwas hier aus dem Bereich oder können wir denn den Top 1 abschließen? Dann kommen wir zu Top 2. Patrick ist nicht da. Aber ihr könnt das ja alle selber lesen. Ich würde vorschlagen, wir stimmen einfach mal schnell ab. Also ich habe ein logisches Problem. Entweder Punkt 1 stimmt oder Punkt 2. Oben steht, dass Schulden grundsätzlich kein Problem sind. Und dann steht im zweiten, dass sie erst dann ein Problem werden. Entweder sie sind es grundsätzlich nicht oder sie können ein Problem sein. Dann sollte man oben vielleicht das grundsätzlich durch etwas anderes, Sinnhafteres ersetzen. Also ich glaube, du interpretierst grundsätzlich in einer bestimmten Weise, die das widersprüchlich macht. Aber ich denke, grundsätzlich bedeutet auch im Grundsatz. Und von daher ist es dann kein Widerspruch. Man könnte auch sagen, Schulden sind in der Regel kein Problem. Und Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ja, erstmal. Deshalb sind Schulden erstmal kein Problem. Im Allgemeinen. Ja, grundsätzlich ist erstmal prinzipiell kein Problem, in Spezialfällen selbstverständlich. Das ist genau, was grundsätzlich sagt. Ja. Vielleicht könnte man auch sagen, sind Schulden volkswirtschaftlich kein Problem. Oder nicht prinzipiell ein Problem. Ja, ich meine, wenn alle jetzt grundsätzlich als so interpretieren, wie ich es nicht tue, dann brauchen wir es natürlich nicht ändern. Dann habe ich selber ein Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sein könnte, dass man das anders versteht und deshalb sich vielleicht zum Beispiel provoziert fühlt durch seine Aussage, gerade wenn man jetzt sehr viel Schulden hat. Nochmal mein Ansatz mit volkswirtschaftlich, weil das würde dann nämlich dann auch passen zu dem nächsten. Alles, was mögliche Missverständnisse im Vornherein klärt, ist eine schlaue Idee. Ich würde es grundsätzlich ersetzen durch erstmal. Aber das erstmal impliziert ja auch, dass es irgendwann auf jeden Fall zu einem Problem wird. Und gut, Punkt 2 sagt ja, es wird erst dann zum Problem, aber gibt es noch andere Punkte, die ein Problem werden könnten? Oder ist das das Einzige? Ist das die Quintessenz aus den Videos, dass es nur dann zu einem Problem kommt, wenn Vermögensblasen erzeugt werden? Ich sehe nämlich noch ein anderes Problem. Ich sehe nämlich noch das Problem, jetzt gerade im Bereich Staatsschulden, wenn die Lasten, die auf den Schulden liegen, also die Zinszahlungen, so hoch werden, dass es dann irgendwann nicht mehr zu decken ist. Ja, vielleicht können wir ja hier ein kleines Meinungsbild machen, meinetwegen gern auch verbal, ob wir grundsätzlich drin lassen sollen oder nicht. Ja, wir machen das mal schnell hier im Wiki. Ab Zeile 74. Das ist ja eine Zweidrittelmehrheit. Hallo an alle, aufwachen aus der Abstimmung. Zeile 75 oder 76. Okay, ich zähle mal runter von 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dann ändern wir das Wort grundsätzlich in erstmal. Ich habe dann eins darunter auch noch einen Vorschlag gemacht, den müssen wir auch noch kurz drüber abstimmen. Kann ich auch kurz begründen. Ich habe es ja gerade schon ganz kurz in dem Punkt davor erwähnt, es können ja auch noch andere Probleme auftauchen und deswegen fand ich das, das suggeriert, dass es nur ein einziges Problem gibt, die Vermögensblasen, und ich sehe da auch noch andere und mindestens ein anderes, und deswegen würde ich diesen Text gern so ändern und da könnt ihr jetzt auch nochmal abstimmen. Also würdest du dieses Vermögensblasen dann weglassen oder trotzdem? Nein, der Rest bleibt dabei. Also der Text würde dann lauten, Schulden können zu einem Problem werden, wenn sie nicht zu mehr Einkommen führen, sondern nur Vermögensblasen erzeugen. Also Schulden wären immer zum Problem, wenn sie kein Einkommen mehr erzeugen. Egal ob Vermögensblase oder nicht, also auch wenn die Produktionsmittel abbrennen, sind die Schulden für den Arsch. Da gibt's aber noch ein kleines Wörtchen, nur. Ja, also hier ist, glaube ich, der Tenor auf diesem kleinen Punkt, dass nur Vermögensblasen erzeugt werden durch diese Schulden. Also das ist ja ein Bereich. Verständlich? Gut, dann ziehe ich nochmal runter. 10. Ich hätte da noch einen Alternativvorschlag. Schulden werden dann zu einem Problem, wenn man das nur einfach rausnimmt und das Missverständnis könnte eigentlich nicht mehr sein, dass man annimmt, das meint den Sinn dann und nur dann. Na, die erste Änderung ist ja schon in dem Bereich, wenn man sagt, Schulden werden erst dann zum Problem, also das ist das, was im Moment steht. Das impliziert ja, dass es dann das einzige Problem ist, was existiert. Und da bin ich ja der Meinung, es könnten noch andere sein. Deswegen möchte ich das ja umbenannt haben in Schulden können zu einem Problem werden, wenn sie nicht zu mehr Einkommen führen, sondern, und dann kommt's, nur Vermögensblasen erzeugen. Und das ist dann wieder die zweite Einschränkung, die von Patrick ja geschrieben wurde. Und die finde ich auch okay. Aber oben haben wir die Möglichkeit zu sagen, es könnte noch weitere Probleme sein, die haben aber nichts mit den Vermögensblasen zu tun. Gut, dann zähle ich nochmal runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dann ändere ich das gleich ab. Und gibt es noch andere Anregungen für irgendwelche Änderungen? Sonst würde ich sagen, können wir jetzt langsam mal durchgehen, dass jeder dann Punkt für Punkt abstimmt, ob er einverstanden ist oder nicht einverstanden ist mit dem, was Patrick geschrieben hat. Hallo Malte, schön, dass du wieder mal da bist. Tach. In welchem Platz hatte ich gerade? Beziehungsweise ich habe gerade reingeguckt, aber ich muss mir erstmal ein Bild machen, was ihr gerade so macht hier. Wir sind im TO-Pad, das findest du neben AG-Geldordnung hier im Mumble auch beim C. Wenn du da mit links draufklickst. Und das, was ihr da gerade abstimmt, soll das eine Art Antrag werden, oder? Ja, wir stimmen gerade darüber ab, ob das, was dort steht, im Wiki für eine Woche zur Abstimmung gestellt werden soll. Aber für dich mehr wichtig, Malte, wo du ja nicht so tief drin bist hier in der Geldsystematik, geh mal auf diese YouTube-Videos, die stehen bei 68 bis 71. Ich glaube, du kannst gut, ganz gut Englisch. Und dort wird ja nochmal sehr gut erklärt von dem Professor Dirk Bezemer von der Universität Groningen in den Niederlanden, wie man eigentlich das Geldsystem heute sehen muss. Und das ist das Eigentliche, was wirklich hier wertvoll ist für jemand, der eher so extern ist wie du und nicht jetzt die Abstimmung, die wir da gerade vornehmen. Wenn du die dir mal kopierst und die anschaust, die dauern jeweils nur 13 bis 15 Minuten. Und wenn wir dann mal drüber reden, wie du die empfunden hast, das würde mich freuen. Gut, ja, danke für den Hinweis. Gibt hier noch eine Anregung von Bunky und in Zeile 85 unter Punkt 3 das Wort Assets zu setzen in Vermögenswerte. Frage, muss man es, weil es steht ja in Klammer dahinter, beispielsweise Häuser oder Finanzanlagen. Das ist doch eigentlich selbsterklärend, oder? Also ich denke, also das ist ja, sind ja Punkte, die sich an eine allgemeine weitere Öffentlichkeit richten, so wie ich das verstanden habe. Und dann ist der Begriff Asset ist, denke ich mal, eher irreführend. Vermögenswerte trifft es ja genau. Also es ist einfach die deutsche Übersetzung. Ja, ich bin sowieso immer ein Freund davon, lieber Deutsch zu schreiben, damit es auch alle verstehen. Ja, wir könnten das da oben praktisch austauschen. Ist ja nichts in Stein gemeißelt, was der Patrick jetzt da reinschreibt. Und bei dem Wort Assets durch Vermögenswerte ersetzen, da bestimmt kein Problem damit. Nee, aber deswegen können wir doch trotzdem kurz sagen, vielleicht sagt ja jemand nein, um Gottes Willen, weil aus den und den Gründen. Deswegen finde ich das schon okay. Und da stimmen schnell mal 3-4 Leute ab und gut ist. Ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht mehr großartig ändern wird. Deswegen habe ich es schon mal geändert auf Vermögenswerte. Während alle anderen noch so abstimmen, mich würde mal einfach persönlich interessieren, Stefan, warum du mit dem ersten Punkt nicht einverstanden bist. Also bist noch stumm gestellt, Stefan. Dann ist er offensichtlich nicht da. Nee, dann macht einfach mal weiter. Ich würde mal sagen, bis 21:50 machen wir diese Abstimmung zu Ende. Du hast ja eben gesagt, wir machen das nur, damit das in den Wiki in die Abstimmung kommt. Genau. Stefan, bist du jetzt da? Stumm wie. Okay, genau, das sind Punkt 4, dann das Wort Assets-Märkte vorkommt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, wenn wir Assets vorher entfernt haben. Wegen mir kann man Assets hinter Vermögenswerte in Klammer schreiben. Aber ich will jetzt nicht dauernd neue Abstimmungen, bloß weil ein Wort ergänzt wird oder sowas. Naja, das ist schon jetzt eine gewisse Logik dahinter, ne? Wenn man oben Asset streicht und Vermögenswerte schreibt, dann müsste man unten eigentlich schreiben, das Problem an Vermögensmärkten ist, dass sie nicht wie Gütermärkte zu einem Gleichgewicht neigen. Na, wenn es jetzt keinen Widerspruch gibt, also frag einfach mal in die Runde, ob es da Widerspruch gibt. Ja, und was dagegen, dass wir Asset-Märkte in Vermögensmärkte ändern? Dann mache ich das. Du kannst ja den Fachbegriff in Klammern dahinter schreiben. Müsste es nicht Vermögenswertemärkte oder so heißen? Hallo Bene, hast du doch noch zu uns gefunden? Ja, schon noch. Es geht gerade darum, die 12 Punkte von Patrick, die er im Rahmen dieser 4 YouTube-Videos über das ZEP von Dirk Bezimmer, dieser 1. bis 4. Teil, erarbeitet hat, dass wir die in die Abstimmung bringen und zu einer Mehrheitsmeinung machen möchten. Aber heute nur die Abstimmung, ob wir das genau so in den Abstimmungstext hineinschreiben wollen. Wenn du da vielleicht mal drüber guckst. Ganz kurz mal, Stefan, bist du jetzt da? Da steht doch, nope, bin stumm, bleib stumm, steht doch im Chat. Ah, habe ich nicht gelesen, sorry. Stefan, ich möchte ganz gern, dass du nicht in abgestimmten Texten noch was änderst. So, 3 Minuten habt ihr noch, eure 40 Punkte zu vergeben, oder wie viele das sind? Nee, 16. Wenn wir das dann alles auch noch in der Mehrheitsmeinung manifestieren, dann sind wir die Minskianer in Deutschland. Die was? Die Anhänger Minskys in Deutschland, des großen Ökonomen Minskys. Okay. Wenn ihr es dann noch schafft, dieses Ganze ins Europawahlprogramm zu packen, in geeigneten Anträgen, dann kriegt ihr von mir den besonderen Malte-Preis oder so. Nee, aber echt, ich lese mir das hier gerade durch und also, wenn das so Zustimmung findet, sowas könnte man sich auch vom Sinn her im Wahlprogramm mal wünschen. Jo, das ist dann der nächste Schritt. Erstmal Mehrheitsmeinung in der AG. Jetzt ist nochmal meine Frage für die Abstimmung im Wiki. Jeden einzelnen Punkt abstimmen oder komplett als Text? Komplett als Text. Bin ich auch dafür. Also insbesondere, weil wir jetzt sehen, dass es ja, glaube ich, bis auf einen Punkt niemanden gab, der nicht einverstanden war, wäre das einfach nur Orga-Fu. Das liegt aber nur daran, weil Arne und Axel heute nicht da sind, Piratus. Naja, die können ja dann im Wiki dagegen stimmen, ist ja kein Problem. Ich habe eine Frage zu Punkt 6. Ja. Kann ich einfach direkt stellen? Ja, klar. Da ist ja geschrieben, das Problem ist, dass in der Boomphase immer mehr Schulden aufgenommen wurden, die den Schuldendienst massiv erhöhen und so das verfügbare Einkommen reduzieren. Das verfügbare Einkommen wird ja gerade in der Boomphase ja erhöht. Ihr meint dann, wenn die Blase geplatzt ist? Oder wie ist das zu verstehen? Nee, das ist so zu verstehen, dass eben mehr Geld in die Vermögensmärkte, Werte, wie man es auch immer sagen will, reingeht und nicht in das verfügbare Einkommen. Ja, also es ist ja so, du hast ein Haus, das ist 100.000 wert, die Boomphase bringt es auf 150.000, du verschuldest dich erneut hast einen höheren Schuldendienst, du hast zwar fiktiv, hast du dein Asset, ist, du denkst, du wärst gefühlt reicher und kannst ja auch neuen Kredit aufnehmen, aber es wird kein Einkommen durch deine eigene Tätigkeit oder was weiß ich, Anlagen in die Realwirtschaft erzeugt, sondern rein nur durch das fiktive Steigen deines Assets. Ja, okay, dann habe ich verstanden, was du meinst. Ich, in Zeile 97, das ist ja auch unter 6, würde ich ganz gern das Wurden in Werden ändern. Hat jemand was dagegen? Weil wenn man oben in der Zeile 97 im ersten Satz Wurden schreibt, dann müsste man auch massiv erhöhten und das verfügbare Einkommen reduzierten schreiben. Hat keiner was dagegen, dann lasse ich da die Änderung so drin. Das ist ja dokumentiert. Bei Hallo, 8, Zabot. Könnte ich das irgendwie exakter formulieren. Ihr habt bei 8 drin stehen, dass im Bast keine Kredite mehr vergeben werden. Aber von wem denn und warum? Und eigentlich ist es ja die fehlende Kreditnachfrage und so weiter. Also da spielen ja mehrere Faktoren rein. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie zu viel Interpretation einlädt. Aber ich wollte nur ganz kurz Zabot begrüßen. Hallo. Dann machen wir weiter, oder? Genau. Ja. Also, ich habe unten schon das Abstimmungsergebnis eingetragen in Zeile 129. Alle Punkte werden im Wiki komplett als Text zur Abstimmung gestellt. Mache ich dann nicht. Mal gucken, ob ich es morgen schaffe. Aber wäre natürlich gut, damit wir nächsten Mittwoch dann durch sind. Dann kommen wir zu Top 3. Matthias. Ja, komme ich gleich dazu. Ich wollte nochmal den Support anfragen. Hörst du mich jetzt? Können wir vielleicht wegen der Aufnahme es lassen, einzelne Leute, die hier reinkommen, immer zu begrüßen? Vielleicht wollen die nicht, dass man hier seine Aufzeichnung explizit erwähnt, und da sollte man doch einfühlsam sein. Jo, entschuldigt, ich bin am Arbeiten, sonst hätte ich vorhin schon Hallo gesagt, sorry. Ja, ist schon okay. Hab vergessen, dass wir eine Aufnahme hier machen, und das ist dann immer so ein bisschen formaler, klar. Top 3. Ja, am nächsten Dienstag machen wir eine weitere Wahlkampfveranstaltung, eine Podiumsdiskussion, diesmal mit 3 Gästen, und zwar mit Marc Dietli. Marc Dietli ist Chefredakteur der Wirtschaft und Finanzen und Wirtschaft aus der Schweiz und gleichzeitig auch Redakteur des Wirtschaftsblogs Nevermind des Zürcher Tagesanzeigers. Viele Ideen, die wir hier besprochen haben in den letzten 18 Monaten, kommen gerade auch aus diesem Blog. Also die Leser, die regelmäßig in der Mailingliste wissen, wie oft ich Nevermind in Artikeln vorgebracht habe. Auch das, was wir gerade oben abgestimmt haben, stammt letztendlich aus dieser Ecke. Der zweite Gast ist Patrick Bernau. Er kommt vom Fazit Wirtschaftsblog der FAZ, ist dort der Online-Chefredakteur. Und von ihm kam auch die Empfehlung, lasst uns doch bei dieser Podiumsdiskussion über einen sogenannten dritten Weg versuchen zu diskutieren. Und das habe ich dann auch aufgegriffen, das seht ihr in der Themenüberschrift Wege aus der Krise. Gibt es einen dritten Weg abseits der ökonomischen Dogmen? Das ist die Überschrift für die Veranstaltung. Und dritter Gast ist Dirk Elsner. Er betreibt den Wirtschaftsblog Blicklog. Den größten Wirtschaftsblog, ist schon zweimal ausgezeichnet worden. Letztes Jahr erst wieder mit dem Award als bester Wirtschaftsblog. Er ist ein wirklich differenzierter Beobachter. Er ist Consultant im Bereich des Bankenwesens. Und ich schätze so seine abgewogene Art und Weise. Er hat sich ein bisschen geöffnet. Axel würde sagen, er würde eher ihn als Mikroökonom bezeichnen. Aber er hat sich, wie gesagt, etwas geöffnet. Und bin mal gespannt, wenn man die drei die Frage stellt, wie hat denn diese Finanzkrise ihr ökonomisches Weltbild verändert? Was sie dann auf so eine Frage antworten werden. Also ich freue mich darauf. Es ist, wie gesagt, jetzt wieder nicht eine Veranstaltung mit wie einem Herr Professor Lange oder einem Werner oder sonst jemand, wo wir ganz tief versuchten, da in die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gelangen, sondern es ist ein Versuch, wahlkampfwirksam uns zu vernetzen mit wichtigen Medien, mit wichtigen Wirtschaftsbloggern, und das soll im Vordergrund stehen. Wenn es dazu Fragen gibt, dann bitte jetzt. Offensichtlich gibt es keine Fragen. Dann kommen wir zu Top 4 von Rolf eingestellt. Ja, über die Mailingliste hatte ich ja die Functional Finance von ABAP Learner vorgestellt, die in weiten Teilen eben auch den Positionen der MMT entspricht. Und es wurde von Thomas angeregt, daraus ein Kamingespräch zu machen, und das fände ich ganz toll, wenn es zustande käme, und mich würde interessieren, wie die Resonanz in der AG ist. So viele Leute haben ja dazu nichts gesagt. Also die Frage an euch, interessiert euch das Thema? Ja, also Matthias. Ja, du wolltest was sagen. Ja, mich interessiert das Thema schon. Wer hat Interesse mitzuwirken? Also ich würde mir gerne ein Kaminzimmergespräch anhören und natürlich auch anschließend oder vorher mir eine Wiki-Aufarbeitung ansehen, aber daran mitarbeiten wollt und vor allem könnte ich nicht. Ich habe auch Interesse, aber bin im Augenblick so zu mit der Euvicon-Planung und mit mehreren Podiumsdiskussionen, die ich gerade in der Bearbeitung habe, läuft, dass ich auch schwer im Augenblick dafür Zeit finde. Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern ab. Ähnliche Geschichte. Ich würde folgenden Vorschlag machen, Rolf, dass du die mit der Wiki-Aufarbeitung eventuell anfängst und das Ganze aber ein bisschen streckst und nach der Euvicon ein, zwei Wochen später oder so, das nochmal auf die Tagesordnung bringst. Ja, kann ich machen. Ich kann auch da dir behilflich sein bei irgendwelchen Themen, wenn du da Hilfe brauchst. Ja, also ich fände es gut, wenn du dir dann mal anschauen würdest, was ich an Wiki-Seiten produziere und ein Feedback liefern könntest. Ja, gerne. Interessant war ja, Thomas, dass du auch herausgefunden hast, dass es schon deutsche Übersetzungen gibt, aber die nicht frei zugänglich sind. Ob da irgendwie vielleicht doch was möglich ist, aber siehst du da schwarz? Ja, ich weiß nicht, also es würde sicher irgendwo Leute geben, die über irgendeine Institution darauf zugreifen können. Ob wir das dann irgendwie auf unsere Homepage stellen dürfen, ist natürlich eine andere Frage, wahrscheinlich eher nicht. Zur internen Verwertung? Ja, vielleicht schon. Ich weiß aber auch nicht, wo man da jetzt am besten anfragen würde oder so. Sonst haben wir halt wieder diese Sprachbarriere einfach. Ja, stimmt schon. Also ich fand es auf jeden Fall gut, dass du schon in Erfahrung gebracht hast, dass es schon deutsche Übersetzungen gibt, definitiv. Okay, gibt es noch Gesprächsbedarf zu dem Top 4? Ja, ich empfehle jedem, wenn das interessiert, mal im Wiki nach dem Learner zu suchen. Der ist insofern interessant, weil wenn man vorher bei der Podiumsdiskussion über einen dritten Weg diskutiert, wird der Name Learner, wurde in der Vergangenheit damit assoziiert, also mit so etwas Ähnlichem. Also das nochmal als Hinweis. Guckt mal die Wiki-Einträge von dem Learner, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, und dort werdet ihr einiges finden. Ja, da würde ich dann doch mal vorschlagen, der Thomas scheint da ja, wenn ich das richtig verstanden habe, da auf dem richtigen Dampfer zu sein. Wir haben ja eine Internet- oder eine Wiki-Unterseite mit dem Titel Quellen. Das ist ja auch immer das Lieblingsthema von Sascha. Vielleicht kannst du dem Sascha da eine Mail schicken oder das selber unter Quellen mit eintragen, wenn das ja irgendwo mit reinpasst, und er verschiebt das sonst dahin, wo es dann richtig hinpasst, Thomas. Ja, das Ursprungswerk, das ist schon drin in den Quellen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, nochmal, gibt's noch Wortmeldungen zu Top 4? Dann kommen wir zu Top 5. Aus letzter Woche, das war von mir. Letzte Woche hatte ich ganz kurz angerissen, dass ich das alte Thema Neuordnung der Staatsfinanzierung in der Eurozone, was ja mal von Nikolai vor, ich glaube, das ist schon ein Jahr her oder noch länger, mal als Liquid Feedback Initiative gestartet wurde und nicht genug zur Stimme bekam. Da habe ich ja letzte Woche angeregt, dass man das nochmal neu starten könnte. Und in der Zwischenzeit hat sich aber ergeben, dass die Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm eine NIME-Survey-Umfrage machen will und keine Liquid-Feedback-Umfrage. Deswegen ändere ich das aus letzter Woche in Kaminzimmergespräch mit dem Ziel eines Antrags für die Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm. Denn da gehört das meiner Meinung nach rein, wenn das Thema denn oder der Titel lautet Neuordnung der Staatsfinanzierung in der Eurozone. Also nur der Hinweis, im Laufe der nächsten Tage werde ich dann mal über die Mailingliste eine Einladung zum Kaminzimmergespräch machen. Und wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, also das Ziel ist definitiv, einen Antrag zu formulieren, und das muss bis Anfang September passieren, damit es dann noch mit in die Umfrage mit reinkommt. Und da sollten wir uns dann auch rechtzeitig drum kümmern, damit man noch viele Umformulierungen machen kann und so weiter. Da würde ich mich freuen, wenn viele daran teilnehmen und wir gemeinsam vernünftig einen schönen Antrag formulieren können. Gibt's da irgendwelche Wortmeldungen zu dem Thema? Ich hätte eine Frage. Neuordnung, impliziert das auch Schuldenschnitt für dich oder ist das da kein Thema? Ich hatte eigentlich nicht, Schuldenschnitt ist ja schon jedenfalls im normalen Wahlprogramm bei uns drin. Also mir geht es eher darum, dass wir weggehen von den Finanzmärkten, das wurde irgendwo ja vorhin und oben irgendwo auch schon mal gesagt, sondern meine persönliche Meinung ist ja bekannt. Die Staaten sollten, den Staaten sollten keine Kosten auferlegt werden für ihre Finanzierung, und es gibt Möglichkeiten, das in vernünftige Regeln zu packen. Und darüber, denke ich, sollte man diskutieren. Also ein Schuldenschnitt ist damit nicht gemeint. Soll dann die Zielrichtung der Idee sein, nach einem Schuldenschnitt eine Neuordnung, oder willst du sozusagen durch die Neuordnung einen Schuldenschnitt vermeiden? Darf ich vielleicht kurz an der Stelle einhaken? Wenn du die auslaufenden Staatsanleihen zu einer 0% Verzinsung einfach übernimmst und dadurch in den Äther schmeißt, dann ist die Problematik damit auch gelöst, ohne dass du einen Schuldenschnitt notwendigerweise brauchst. Das kann das eine und das andere sein. Da würde ich dir klar widersprechen. Der Schuldenschnitt hat auch den Sinn, der Umverteilung ein Schnippchen zu schlagen. Und die Idee, ja, aber das ist ja dann eine andere Geschichte. hilft bei der Umverteilung überhaupt nicht. Das heißt, du hast immer noch die Macht der Geldelite, die dann sozusagen gerettet wurde. Da hast du recht, richtig. Deswegen ist am Schuldenschnitt auch gar nichts entgegenzustellen von der Idee her. Allerdings ist die Frage, willst du jetzt gleich zwei Sachen mit einem Ding lösen und deswegen einen Schuldenschnitt bevorzugen? Oder kann das nachrangig sein, wenn es erstmal darum geht, jetzt die Staaten handlungsfähig zu machen? Ja, genau. Deshalb habe ich auch gefragt, ob der Schuldenschnitt hier ein Thema ist oder ob es hier darum geht, sozusagen eine Alternative zum Schuldenschnitt zu finden. Ja, vielleicht sollte man erstmal darüber diskutieren, ob ein Schuldenschnitt überhaupt das bringt, was du dir darunter vorstellst. Ich habe das irgendwann mal vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, mal versucht kurz anzureißen. Wenn man sich im Moment vorstellt, sehr, sehr viele Menschen, nehmen wir mal nur Deutschland, da die ja auch durch unser neues Rentensystem, was wir ja in den letzten 13 Jahren aufgebaut haben, teilweise gezwungen werden, in Versicherungen zu sparen und diese Versicherungen wiederum dann Staatsanleihen, egal ob es deutsche oder griechische oder sonstige oder spanische sind, ist ja völlig wurscht, die machen das ja auch. Wenn du einen Schuldenschnitt machst, wirst du Folgendes erreichen. Heute hast du, ich sag mal, 90% der Menschen haben, jetzt mal fiktive Zahlen, 90% der Menschen haben 10 Einheiten und 10% haben 100 Einheiten. Wenn du jetzt einen Schuldenschnitt machst und das halbierst, dann passiert Folgendes, 90% haben noch 5 Einheiten und 10% haben 50 Einheiten. Das heißt, das Verhältnis, was vorher da war, bleibt genau gleich. Und da sehe ich ein Problem. Und darüber sollte man diskutieren. Also meine Frage bezog sich ja nur darauf, ob jetzt innerhalb dieses Themas, was du da machen willst, ein Schuldenschnitt ein Thema ist und es klingt danach nein. Naja, ein Thema ist es schon. Ein Thema ist es grundsätzlich. Kann man auch darüber diskutieren. Vielleicht sollte man das Thema Schuldenschnitt mal als Kaminzimmergespräch machen. Ja, aber ich meine, ich will das Thema jetzt wirklich nicht anheizen, aber eine Neuordnung, zum Beispiel durch eine Verschuldung zu 0%, ist ja nur deshalb nötig, weil es schon so viel Schulden gibt. Und die Zinslasten dementsprechend hoch sind. Das heißt, du löst das Mengenproblem nicht. Du verlängerst das Thema. Okay. Und fasst die Umverteilung weiter an. Ja, aber die Umverteilung wirst du durch den Schuldenschnitt nicht lösen können. Deswegen ist das ein bisschen, aber egal. Können wir gerne mal, weiß nicht, vielleicht ja, ich mach's damit rein. Lass uns ruhig über eine Variante drüber diskutieren bei dem Kaminzimmergespräch, dass man sagt, man macht trotzdem Schuldenschnitt und anschließend ändert man die Staatsfinanzierung oder man sagt, man ändert als andere Variante, man macht nur eine neue Form der Staatsfinanzierung und braucht keinen Schuldenschnitt, weil der meiner Meinung nach faktisch nichts ändern wird. Ich hätte noch eine Frage. Wirst du das nur innerhalb der AG dann ausarbeiten oder wirst du die ganze Initiative irgendwie auch mit einladen ins Kaminzimmergespräch? Nein, die Idee, also so die Initiative weißt du ja, wie das läuft, ne? Das heißt, jeder Pirat kann ja einen Wahlprogrammantrag stellen und kann das mit der Initiative gemeinsames Wahlprogramm mit reinhauen. Und ich würde natürlich mich freuen, wenn bei so einem Wahlprogrammantrag auch eine große Gruppe dahinter steht, weil das dann ja wieder hilft für die Abstimmung anschließend. Ja, also die Frage war, ob du jetzt nur auf der AG-Mailing-Liste einlädst oder allgemein auf der EU-WIP. Nee, nur in der AG erstmal oder überhaupt. Weil es gibt, glaube ich, auch. Hat jemand Erfahrung? Malte mit der letzten Initiative wurden da irgendwie alle Piraten eingeladen zu einem Programmantrag? Nee. Nee, eigentlich nicht. Also es gab ja unterschiedliche. Also eigentlich ist die Wahlprogramm-Mailingliste ja nur für Orga-Sachen, aber es wird, glaube ich, auch geduldet, wenn man da für programmatische Arbeit einlädt. Ich glaube, selbst wenn du das machen würdest, es würden vielleicht ein, zwei mehr kommen. Das würde jetzt nicht groß den Unterschied machen. Also mach es einfach so, wie du es für richtig hältst. Also die Initiative hat beschlossen, da nicht groß irgendwas von oben oder von sonst wo herab zu steuern, sondern jeder soll das machen, was er für richtig hält und dann kann er das reinkippen, das Ergebnis. Und du kannst theoretisch auch deine Freunde herauspicken und dann arbeitet ihr was und ohne dass groß jemand davon weiß und dann könnt ihr trotzdem im Antrag da. Also das kannst du machen, wie du es für richtig hältst. Und dann kannst du trotzdem den Antrag überall reinkippen. Bei der Initiative, natürlich auch bei der offiziellen Antragsfabrik. Ja, ich denke mal auch. Also Staatsfinanzierung ist ja nun mal originär im Bereich Geldordnung und Finanzpolitik aufgehoben. Und deswegen werde ich mich auch darauf beschränken, nur bei uns in der AG einzuladen. Ich meine, kann natürlich jeder andere auch gerne dazukommen. Und freue ich mich darüber. Je mehr Informationen und je mehr Diskussionen wir haben, umso interessanter kann nachher ein Antrag ausformuliert sein. Was mich jetzt eher interessiert, ich habe eben bei Liquid Feedback kurz nachgesucht. Da war ja diese Initiative, die du eben ansprachst, schon drin. Die wurde rausgenommen, weil mich hat das gerade so interessiert, was da drin stand. Aber ihr habt das ganz rausgenommen und wollt jetzt was ganz Neues machen, oder was? Richtig, also es wird nicht der alte Antrag nochmal neu gestellt, sondern also meine Idee ist ja das, was ich auch schon mal verbreitet habe hier und was ich auch auf meiner persönlichen Wiki-Seite stehen habe unter meinen politischen Forderungen, dass man dort einen ganz anderen Weg beschreiten sollte. Und so etwas muss natürlich vernünftig ausformuliert werden mit Antrag und Begründung und so weiter. Okay, gibt's noch Fragen oder Anregungen zu dem Top? Kommen wir zu Top 6. Das ist wahrscheinlich Piratus. Nee, das war... Wer? Ich war das. Ja, okay. Funky. Ja, genau. Also, passt ja gerade super zum Thema. Zum Warmwerden für dieses Kaminsilbergespräch, sich damit nochmal ausgiebig zu beschäftigen. Also, ich finde, da ist einfach ganz gute Arbeit geleistet worden. Und ich finde es sehr schade, dass sowas nicht als Mehrheitsmeinung, da sowas würde ganz gut reinpassen. Also, natürlich müsste man sich über unterhalten, ob vielleicht da der ein oder andere Satz noch geändert werden sollte. Aber das im Großen und Ganzen ist das sehr gelungener, sehr guter Übersichtsartikel. Also da ist gute Arbeit geleistet worden. Und dann habe ich festgestellt, dass hin und wieder die Meinung auftritt, dass vertreten wird auch von AG-Mitgliedern, dass Staatsanleihen über den Sekundärmarkt, dass wenn jemand Staatsanleihen über den Sekundärmarkt kauft, dass er da mit Staatsfinanzierung betreibt, egal ob das Banken oder die Geschäftsbanken oder die Zentralbank ist. Und ich denke, sowas sollte irgendwie, also sowas ist dann, wenn der Artikel einmal Mehrheitsmeinung ist, dann ist sowas von vornherein klar. Ja, also das. Eine Nachfrage von mir an Piratos. Im Laufe der Zeit hast du da mal das Gefühl gehabt, da und da müsste ich nochmal nachbessern? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nicht mehr wirklich drum gekümmert. Ich habe mich sozusagen ausgekotzt und das war's. Ich habe einen Haufen hinterlassen. Könnte man ja mal aufgreifen, wenn das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Ja, ich denke mal schon, dass es ernst gemeint ist. Ja, meine Frage ist jetzt, steht der so, wie er steht, oder sagst du, nee, ich würde ihn doch ganz gerne nochmal überarbeiten, bevor wir den im Wiki zur Abstimmung machen? Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach eine Mailingliste mal eine Diskussion auf. Wer was zu ändern hat, soll das einfach mal vortragen oder so. Bin da völlig offen. Ja, Mailingliste ist dafür super geeignet. Und dann ist mein Vorschlag, dass wir, willst du das machen, Buki, über die Mailingliste, dass du einfach sagst, du möchtest das ganz gerne beantragen, dass das zur Mehrheitsmeinung kommt und dass die Leute sich mit der Seite beschäftigen und dann ihre Anregungen auf der Diskussionsseite reinschreiben oder über die Mailingliste oder wie auch immer, sodass wir es vielleicht nächste Woche dann hier nochmal als Top einstellen können, um es dann im Wiki abzustimmen. Was hältst du davon? Also ich würde vorschlagen, nur einen Ort, also dann in dem Fall nur die Mailingliste, sonst müssen wir irgendwie in der Diskussionsseite auch noch suchen. Also lieber alles auf der Mailingliste. Na, ich würde dann abschnittsweise die Sachen abschnittsweise hochladen, so wie wir das heute auch gemacht haben. Das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, die Idee war jetzt anders, dass du einfach nur über die Mailingliste sagst, du möchtest nächsten Mittwoch eine Abstimmung machen, ob das dann zur Wiki-Abstimmung kommt. Und du bittest darum, dass sich doch alle Leute nochmal die Seite anschauen und ihre Argumente oder Änderungsvorschläge dort nochmal über die Mailingliste kundtun. Genau. Ja. Also ich dachte, dass ich einfach die Abschnitte dann sozusagen, also anstatt den gesamten Text mit Link, also anstatt einfach nur einen Link anzugeben, sagen, okay, erster Abschnitt, gibt's da Fragen, zweiter Abschnitt, dritter Abschnitt, vierter Abschnitt und dann... Ich glaube, das überfrachtet die Mailingliste ein bisschen. Okay, also schicke ich nur den Link rein und wenn dann jemand Sätze nicht in Ordnung findet, dann meldet er sich schon. Ja, warte mal, da kennst ja unsere Diskussion auf der Mailingliste, da wird schon einiges kommen. Aber einer muss den Hut haben und einmal hast du ihn heute schon gehabt, jetzt kriegst du noch einen zweiten. Okay, habe ich zwei Hüte jetzt. Ich schreibe das gleich in Zeile 161 dann, was, dass du das machst. Gibt es noch Fragen sonst zu Top 6? Kommen wir zu Top Sonstiges. Ja, das sind nur zwei Literaturempfehlungen von mir. Oh, sorry, stimmt gar nicht. Wir kommen nicht zu Top Sonstiges, sondern zu Top 7. Ich habe es noch nicht beschrieben. Das ist im Moment noch Top Fragezeichen. Es ist mal wieder von Sascha, der natürlich weiter im Wiki aufräumt. Im Grunde genommen ein Hinweis an mich. Nein, ich habe noch nicht drüber geschaut, ich werde es aber noch machen. Und an Wischer, ich denke mal, dass der Sascha da einfach mit Wischer da nochmal Kontakt aufnimmt und wenn Wischer das hier liest und hört, dann wird er sich dann wahrscheinlich auch nochmal dran machen an die Geschichte. Hat sonst zum Wiki aufräumen noch jemand was? Okay, dann kommen wir jetzt zu Sonstiges und Matthias mit den Lesetipps. Ja, vorhin schon angesagt, Blog Tagesanzeige, wie entsteht eigentlich Geld? Wir bekommen immer mehr Verbündete, habe ich den Eindruck. Und nicht nur Jens Berger, wo der Wischer damals Bezug genommen hat, sondern auch die Schweizer haben jetzt einen schönen Artikel formuliert. Da entstammten ja auch die YouTube-Videos draus. Sehr interessant. Der zweite Link ist das Gespräch von Gabor Steingart, Handelsblatt-Herausgeber, mit dem Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher. Richtiggehend lesenswert. Vollkommen unterschiedliche Deutungen der Krise von beiden. Und finde ich also auf jeden Fall sehr lesenswert, die beiden Links. Man merkt auch bei einem zweiten, das sind immerhin doch sehr wichtige Meinungsmultiplikatoren, wie sie auch über die Rolle von Merkel reden und dass ihr Glanz, den sie im Augenblick ja um sich hat, dass beide davon ausgehen, dass das nicht so bleiben wird, wenn erstmal die Folgewirkungen ihrer Rettungspolitik offensichtlich werden. Das finde ich auch sehr bemerkenswert in diesem Interview. Ja, dann vielen Dank für die Hinweise. Hat jemand noch was unter Top Sonstiges? Dann beende ich den offiziellen Teil der Sitzung um 22.17 Uhr. Freue mich über die wie immer sehr konstruktive Mitarbeit und wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche haben wir noch einiges auf dem Zettel. Und jetzt ist dann freie Rede angesagt, sobald ich die Aufnahme beendet habe. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.